Briefwechsel zwischen Schiller und Goethe, Teil 8, 964 an Goethe. Dank für die schönen Sachen, die ich Ihnen heute Abend, wenn Sie mich haben wollen, mitbringen werde. Die Reise nach Jena wird etwa in 6 oder 7 Tagen vor sich gehen. Vorher hoffen wir, Sie auch noch einen Abend bei uns zu sehen. Endlich eine Charlotte Corday, die ich zwar mit Zweifel und Bangigkeit in die Hand nehme, aber doch ist die Neugier groß. SCH